glaube nicht mehr daran, dass ich jemandem vertrauen kann. Ich spiele mit ihnen, so wie sie es mit mir tun. Ich sage, mir ging es schlecht, aber jetzt ist wieder alles gut. Sie werden mir glauben, denn ich bin bereit, alles zu tun, was sie wollen, denn nur quälend langsam verrinnt hier die Zeit. Bin ich erst einmal gefangen, ist es schwer rauszugelangen, doch ich habe einen Plan. Morgen fang ich an, morgen fang ich an, morgen fang ich an. Verzeiht mir, ich hab euch so viel Kummer gemacht. Verzeiht mir, ich hab euch Unglück und Sorgen gebracht. Doch das ist nun vorbei. Das ist nun vorbei. Bald wird alles wie früher sein. Bald wird alles wie früher sein, oh, oh. Bald wird alles wie früher sein. Wie früher sein. Wie früher sein. Ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube nicht mehr daran, daran, daran, daran.